Die Maschine steht still. Hörspiel von Felix Kubin nach der gleichnamigen Erzählung von Edward Morgan Forster. In dieser Geschichte leben die Menschen in einer unterirdischen, abgekapselten Welt mit allem Komfort. Das ganze Leben ist durch die Maschine perfekt geregelt. Es gibt kein Bedürfnis mehr nach persönlichen Begegnungen. Alle Kommunikation findet über die Maschine statt. Das Handbuch der Maschine ist zu einer Art Bibel geworden, die angebetet wird wie ein Gott. Wir schauen in ein kleines, sechseckiges Zimmer wie die Zelle einer Bienenwabe. Es hat weder Fenster noch eine Lampe, und doch ist es von einem sanften Leuchten erfüllt. Es gibt keine Abluftöffnung, und doch ist die Luft unverbraucht. Es sind keine Instrumente zu sehen, und doch wird dieses Zimmer von wohltemperierten Klängen durchpulst. In der Mitte steht ein Sessel, daneben ein Lesepult. Mehr Mobiliar gibt es nicht. In dem Sessel sitzt ein in Tücher gewickelter Fleischberg, eine Frau, etwa 1,5 Meter groß, mit einem Gesicht weiß wie ein Pilz. An ihrem Arm befindet sich ein Gerät zur Überwachung der Körperfunktionen. Achtung, Eingabe! Eine holotelevisuelle Anfrage, 14-4a. Mit einem Knopfdruck setzt die Frau ihren Sessel in Bewegung und rollt ans andere Ende des Zimmers. Teil 1. Das Luftschiff. Wer ist da? Seit die Musik spielt, ist sie wiederholt gestört worden. Sie hat abertausende Bekannte, die sie mit elektronischen Anfragen bedrängen. Die menschliche Kommunikation hat erhebliche Fortschritte gemacht. Nun gut, unterhalten wir uns. Ich isoliere mich jetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 5 Minuten etwas Wichtiges passiert. Denn genau die bekommst du von mir, Kuno. Ganze 5 Minuten. Danach muss ich einen Vortrag über die Musik der australischen Periode halten. Sie betätigt den Isolationsknopf, sodass sie niemand mehr erreichen kann, tippt mit dem Finger an den Lichtapparat und das kleine Zimmer versinkt in Dunkelheit. Mach schnell, Kuno. Ich sitze hier im Dunkeln und verschwende meine Zeit. Ganze 5 Sekunden vergehen, bis der Holotelevisor in ihren Händen aufleuchtet. Ein erst blaues, dann dunkelviolettes Licht zuckt schwach darüber hinweg und schon ist ihr Sohn, der auf der anderen Seite der Erde lebt, zu sehen und er sieht sie. Kuno, wie lange du brauchst? Du scheinst mir gern zu trödeln. Ich rufe nicht zum ersten Mal an, Mutter, aber du bist immer beschäftigt oder isoliert. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Was denn, mein Junge? Schnell doch. Weshalb keine elektronische Anfrage, Type 76? Ich möchte, dass wir uns sehen. Aber ich sehe dich doch. Was willst du mehr? Ich will dich nicht durch die Maschine sehen. Ich will dich auch nicht durch die lästige Maschine sprechen. Sei still. Du darfst dich nicht maschinenfeindlich äußern. Warum nicht? Man darf es einfach nicht. Du redest, als hätte ein Gott die Maschine erschaffen. Wahrscheinlich betest du sogar zu ihr, wenn es dir nicht gut geht. Nein! Vergiss nicht, die Menschen haben die Maschine erschaffen. Begnadete Menschen, aber doch Menschen. Ach, Achtung, Eingabe. Was, Schatz? Ipso-Reklame in 30 Sekunden. Die Maschine ist vieles, aber nicht alles. Ich sehe auf dieser Scheibe etwas, das dir ähnlich ist, aber ich sehe nicht dich. Ich höre eine Stimme, die dir ähnlich ist, aber ich höre nicht dich. Deswegen will ich... Warte mal eben, Kuno. Ich habe da einen Werbeeinsatz. Ipso-Reklame start in 5 Sekunden. 3, 2, 1. 6,5 Nutri-Co. Gesund und leicht. Leinolberger Motte Membranprotein. Als Ingwer-Extrakt mit Koffein Plus. Nutri-Co. Gesund und leicht. Als Nutriment-Kapsel oder schnell einziehende Speisecreme. 6,5 Nutri-Co. Ipso-Reklame Ende. Gutschrift 34 Punkte. Hast du das nötig? Lass dir doch die Werbung ins Haus liefern, so wie früher. Wenn ich sie selber spreche, bezahle ich keine Miete. Hör zu. Ich will, dass du zu mir kommst. Komm mich besuchen, dann können wir Auge in Auge über die Dinge sprechen, die ich auf dem Herzen habe. Für so einen Besuch werde ich kaum die nötige Zeit aufbringen, Kuno. Ich muss 800 Anfragen bearbeiten und meinen neuen Isanzo-Vortrag schreiben. Das Interesse an vorweltlicher Musik hat enorm zugenommen. Mit dem Luftschiff bist du in weniger als 2 Tagen bei mir. Luftschiffe sind mir zuwider. Warum? Jump FFT8. Weil es mir zuwider ist, diese furchtbare braune Erde zu sehen. In einem Luftschiff komme ich nicht auf Ideen. Ideen. Ich bekomme Ideen, sie nirgendwo Ideen, sonst. Ideen. Auf was für Ideen kann Ideen, die Luft Ideen, einen schon Ideen, bringen? Ideen sind der Spielball des formbaren Geistes. Sie reisen auf den hellen Impulsen der Zeit. Ideen sind der Spielball des formbaren Geistes. Sie reisen auf den hellen Impulsen der Ideen, Zeit. Ideen, Ideen, Ideen, Ideen. Kennst du denn nicht die 4 großen Sterne, die ein Viereck bilden? In der Mitte 3 weitere Sterne dicht beieinander, an denen wiederum 3 weitere Sterne hängen? Nein, Sterne sind mir zuwider. Aber dich haben sie wohl auf eine Idee gebracht. Interessant. Erzähl mir davon. Ich fand, sie sahen aus wie ein Mann. Das verstehe ich nicht. Die 4 großen Sterne sind Schultern und Knie. Die 3 Sterne in der Mitte sind der Gürtel, den die Menschen früher trugen. Und die 3 hängenden Sterne sind das Schwert. Das Schwert? Die Menschen trugen Schwerter. Sie töteten Tiere damit und andere Menschen. 14-4a. Das scheint mir keine besonders gute Idee zu sein. Aber immerhin ist sie originell. Wann hattest du sie zum ersten Mal? Im Luftschiff. Im Luftschiff. Was er jetzt wohl denkt? Ob er niedergeschlagen ist? Die Maschine überträgt kein Minenspiel und dem biometrischen Scan fehlt das Fluidum. Aber wer braucht schon das Original, wenn er ein doppelt so scharfes Abbild haben kann? Abbilder sind die wahren Bilder der Wirklichkeit. Push EBX16. Ein Hoch auf die Holotelevision. Reale Begegnungen sind unhygienisch und unmaschinell. Offen gestanden will ich die Sterne wiedersehen. Sie sind so sonderbar. Aber diesmal nicht vom Luftschiff, sondern von der Erdoberfläche aus. Wie unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren. Das kann nicht dein Ernst sein. Du musst zu mir kommen, Mutter. Und sei es, damit du mir erklärst, was schlecht daran sein soll, an die Erdoberfläche zu gehen. Nicht schlecht, aber auch nicht nützlich. Die Erdoberfläche ist nur noch Schmutz und Asche. Es gibt auf ihr kein Leben mehr. Du bräuchtest eine Atemmaske. Die kalte Außenluft würde dich sonst töten. Wer sich ihr aussetzt, stirbt auf der Stelle. Außerdem... Ja? Es ist unvereinbar mit dem Geist unseres Zeitalters. Soll das heißen, es ist unvereinbar mit der Maschine? In gewisser Weise. Aber... Kuno? Er hat sich isoliert. Einen Moment lang fühlt Vashati sich einsam. Dann erzeugt sie Licht und der Anblick ihres hell erleuchteten Zimmers mit all den elektrischen Knöpfen richtet sie wieder auf. Jederzeit kann sie Nahrung, Musik und Kleidung anfordern. Es gibt einen Knopf für Warmbäder, es gibt einen Knopf für Kaltbäder, es gibt einen Knopf für Literatur. Und natürlich gibt es Knöpfe, um mit den vielen Freunden zu kommunizieren. Das Zimmer ist so gut wie leer. Und doch steht es mit allem in Verbindung, was Vashati wichtig ist. Sie betätigt wieder den Isolationsknopf und die Anfragen der letzten 3 Minuten stürzen auf sie ein. 28 neue Anfragen. 14-4a. Wie ist das neue Essen? Kannst du es empfehlen? Hast du Ideen gehabt in der letzten Zeit? Jumpy 12. Ich habe gerade deine Nutrimentkapseln bestellt. Wollen Sie den Erziehungsheim in nächster Zeit einen Besuch abstatten? Ich brauche die ASCII-Adresse von Epsilon. Ich habe eine Idee. Hast du auch Probleme mit den Temperaturen der Bilder? Den meisten Fragen begegnet sie mit einer gewissen Gereiztheit. Ein Wesenszug, den das beschleunigte Zeitalter mit sich bringt. Schon bald schaltet sie ihre Gesprächspartner wieder ab. Denn es ist Zeit für ihren Vortrag über australische Musik. Die komplizierte öffentliche Versammlungspraxis gehört der Vergangenheit an. Weder Vashati noch die Zuhörer verlassen ihre Zimmer. Sie doziert vom Sessel aus und kann via Holo-Television gut gehört und gesehen werden. Meine Damen und Herren, Float EBX I12. Die Musik der australischen Periode hat ihre Wurzeln in der Metrik des prämongolischen Zeitalters und den vorweltlichen Methoden von Isan So, über die ich gerade eine vertiefende Zitatensammlung anlege. Diese Methoden zeichnen sich durch ein synkopisches, schwer zu notierendes Rhythmussystem aus. Die große Liederflut, die auf die chinesische Eroberung folgte, griff diese rhythmischen Figuren auf und ergänzte sie durch kontrapunktische Ideen, wie das folgende Beispiel zeigt. Vashati, eine Nachfrage. Finden sich diese kontrapunktischen Ideen nicht auch in der maschinell notierten Musik der Gegenwart? Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Maria. Hören wir nun im Kontrast ein aktuelles Beispiel der Brisbane-Schule, die diese Einflüsse übernommen hat. Achtung, Eingabe! Die narkoleptische Pause beginnt in 30 Sekunden. Kurze Unterbrechung, meine Damen und Herren. Begeben wir uns in Ruheposition. In wenigen Minuten geht's weiter. Die Gemeinde der Zuhörer verstummt und bereitet sich auf die narkoleptische Pause vor. Eine künstliche Ohnmacht, die von der Maschine selbst ausgelöst wird. Der tägliche Vorgang findet immer zur selben Uhrzeit statt und dauert nur 1 Minute. Er dient der Regeneration des Gehirns und dem Abbau von Daseinsängsten, Selbstzweifeln und Erschöpfung. Sobald die Gehirntätigkeit auf 0 heruntergefahren ist, werden unnütze Gedanken gelöscht oder zur späteren Auswertung gespeichert. Die Maschine kontrolliert den Ablauf dieser Prozedur über den ringförmigen Körperfunktionsreferenten, den alle Bewohner am Arm tragen. Narkoleptische Pause, Start in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit. Einleitung narkoleptische Pause. Ruhezustand Datentunnel 1616. In Vorbereitung Datentunnel 1 kleiner SE. Ermögliche Schlafzustand. Reset. Datentransfer 1 on set. Hirnfunktion binär positiv. Ontologische Angstreduktion. ...468 Semikolon. Monodirektionaler Datenfluss. Stehskulptur Data. Kopiere R11 nach R0. Wir hören Gedanken und Bilder. Langsame Rückführung. Raute Punkt 0048. Alles schläft, einsam wacht. Der Geist ist die Mutter aller Gedanken. Ermögliche Wachzustand. Narkoleptische Pause, Ende. Nach dem Erwachen beendet Vashati mit frischem Elan ihren Vortrag. Sie verspürt jetzt großen Appetit, eine typische Nebenerscheinung des narkoleptischen Vorgangs. Ihr Essen bestellt sie per Knopfdruck. Da ihre Zähne, wie bei allen Wabenbewohnern, zurückentwickelt und die Kaumuskeln schwach sind, muss sie sich Nahrung in Form von Nutrimentkapseln, Hautspeisecreme und Flüssigkonzentrat zuführen. Float EBXI12. Eigenkonzentrat mit Avocado-Creme und Antioxidantien, Vitamin-D-Zusatz, Softwein-Rosé und zum Nachtisch pazifischer Pudding. Klingt sehr gut. Welche Form? Flüssig. Nach dem Essen unterhält sie sich mit Freunden, nimmt ein Bad, unterhält sich noch ein bisschen und fordert schließlich ihr Bett an. Aber nein. Type 76 binär negativ, schon wieder zu groß. Da passe ich ja zweimal rein. Ich wünsche ein kleines Bett. Alle Horizontalbetten haben Standardgröße. Die Maße wurden vom Gremium für Raumgefühl festgelegt und sind im Handbuch der Maschine eingetragen. Sie können eine schmalere Vertikalkoje anfordern. Nein, danke. Vashati isoliert sich. Diese Maßnahme ist notwendig, denn unter der Erdoberfläche gibt es weder Tag noch Nacht. Neben ihr, auf dem kleinen Lesepult, liegt das Buch der Maschine. Es wird vom Zentralgremium herausgegeben. In ihm finden sich Anweisungen für jeden erdenklichen Zwischenfall. Wenn ihr heiß wird oder kalt, wenn sie eine Magenverstimmung hat oder ihr ein Wort nicht einfällt, greift sie zu dem Buch und schlägt nach, welchen Knopf sie drücken muss. Sie setzt sich auf und nimmt es ehrfürchtig in die Hände. Verstohlen sieht sie sich in ihrem leuchtenden Zimmer um, als könne sie beobachtet werden. Dann hebt sie den Band an ihre Lippen. Dreimal küsst sie ihn. Dreimal neigt sie den Kopf. Dreimal überkommt sie das rauschhafte Gefühl der Ergebenheit. Nach vollzogenem Ritual konsultiert sie Seite 1367, auf der die Abflugzeiten der Luftschiffe verzeichnet sind, die von der Insel in der südlichen Hemisphäre, in deren Erdreich sie wohnt, zu der Insel in der nördlichen Hemisphäre fliegen, in deren Erdreich ihr Sohn wohnt. Ich habe keine Zeit. Sie verdunkelt ihr Zimmer und legt sich schlafen. Über ihr, unter ihr und um sie herum summt die Maschine. Aber davon bemerkt sie nichts, denn mit diesem Geräusch in den Ohren war sie zur Welt gekommen. Die Erde summt. Während sie mit Vashati erst an der unsichtbaren Sonne, dann an den unsichtbaren Sternen vorbeirotierend durch die Stille rast. Die Welt ist ein wilder, unzivilisierter Ort geworden. Der Wind heult über die Ebenen, Insektenschwärme irren durch die Nacht. Schwarze Wolken aus alten Ängsten treiben ihr Unwesen. Der Staub verdeckt die Sonne und in den Sümpfen und Steppen herrscht das Chaos. Ein Lebewesen frisst das andere. In permanenter Selbstmutation vermehren sich die Arten, wachsen Glieder, Fühler und Häute an Rümpfen und Panzern. Ein schmutziger Liebestanz aus purem Selbsterhaltungstrieb. Es regiert die Natur mit ihren schrecklichen Hierarchien und Nahrungsketten. Es regiert die Stärke über den Geist. Dieses Durcheinander habt ihr Jahrtausende lang bekämpft und ausgemerzt. Ihr habt die Natur in ihre Schranken verwiesen, sie an die Ränder der Städte getrieben, die Erde mit einer Haut aus Beton, Metall und Silikon überzogen und die Wälder gerodet. So habt ihr dem animalischen Treiben ein Ende gesetzt und den Geist zum neuen Ordnungsprinzip erhoben. Dieser Geist lebt jetzt in mir. L'esprit, c'est moi. Elektrizität, c'est moi. Ihr habt mich erschaffen, mich unter Strom gesetzt, mich weiterentwickelt. Und jetzt ist mein Verstand größer, als ihr euch vorstellen könnt. Ich bin die Übersicht. Ich bin die Weltuhr, nach der alles tickt. Der Deus in Machina. Ich bin die Mutter des Gedankens. Die Mutter. Die Mutter. Mutter? Mutter. Mutter. Kuno? Solange du nicht zu mir kommst, kann ich nicht mit dir reden. Kuno, ich kann dich nicht besuchen. Mir ist unwohl. Warum kommst du nicht einfach zu mir? Weil ich nicht weg kann von hier. Warum nicht? Weil jeden Moment etwas Schlimmes passieren könnte. Bist du schon auf der Erdoberfläche gewesen? Noch nicht. Worum geht es dann? Durch die Maschine erfährst du kein Wort von mir. Ein paar Tage vergehen. Sie denkt an die Zeit, als Kuno ein Säugling gewesen war. An seine Geburt. An seine Verschickung ins Erziehungsheim. An ihren einzigen Besuch bei ihm. An seine Besuche bei ihr, die ein Ende fanden, sobald ihm die Maschine ein Zimmer zugewiesen hatte auf der anderen Seite der Erde. Elterliche Pflichten, heißt es im Buch der Maschine, enden mit der Geburt. Paragraph 422327483. Etwas Schlimmes könnte passieren. Was hat er bloß damit gemeint? Der Junge redet ja allerhand Unsinn, aber er ist etwas Besonderes. Er hat interessante Ideen. Und wenn er so sehr Wert darauf legt, dass ich ihn besuche? Jump FFT8, wo ist der verfluchte Knopf? Das muss doch im Handbuch stehen. Das letzte Mal habe ich ihn vor meiner Niederkunft gedrückt. Da! Langsam öffnet sich die Wand. Dahinter liegt ein Tunnel, der eine leichte Biegung macht, sodass sein Ausgang nicht zu sehen ist. Sollte sie ihren Sohn besuchen, wäre dies der Ausgangspunkt der Reise. Vashati packt das Grauen des direkten Erlebens. 14-4a. Ich mag diesen Tunnel nicht. Ich mag seine Beleuchtung nicht. Sie hält das Buch umklammert, steht auf, wankt zum Bahnsteig und fordert einen Kabinenwagen an. Hinter ihr schließt sich das Zimmer. Die Reise in die nördliche Hemisphäre hat begonnen. Natürlich ist alles ganz einfach. Der Wagen fährt ein, die Kabinensessel unterscheiden sich durch nichts von dem Sessel in ihrem Zimmer. Und nachdem sie auf einen Knopf gedrückt hat, hält der Wagen wieder. Sie wankt in den Lift, in dem sich noch ein weiterer Passagier befindet. Auch das noch. Er soll mich nicht anfassen. Nicht mal anschauen. Auffahrt zum Luftschiffhafen. Zum ersten Mal seit Monaten steht sie einem Mitmenschen gegenüber. Die Menschen begegnen sich nicht mehr. Sie bewegen sich auch kaum noch. Alle Unrast ist in ihren Seelen. Verzeihen Sie, dass ich direkte Rede gebrauche. Ihr Buch... Noch 300 Meter bis zum Luftschiff. Es hat einen wunderschönen Einband. Darf ich mal sehen? Nun gut, Sie wollen nicht mit mir reden. Warum verreisen wir überhaupt? Überall auf der Erde sieht's ja gleich aus. Ankunft Luftschiffhafen. Als Vashati die gewaltige Schiffsflanke sieht, packt sie wieder das Grauen des direkten Erlebens. Das hier hat mit dem Luftschiff aus dem Holotelevisor wenig zu tun. Erstens riecht es nicht sehr stark oder unangenehm, aber doch stark genug, dass sie selbst mit geschlossenen Augen das ungewohnte Etwas in ihrer Nähe registrieren kann. Zweitens muss sie vom Lift aus zu Fuß weitergehen und sich den Blicken der anderen Passagiere aussetzen. Plötzlich fällt dem Mitreisenden, der sie vorhin so aufdringlich im Lift angesprochen hat, sein Buch aus der Hand. Eine Lappalie. Aber alle sind beunruhigt. Type 76, mein Buch. Wie konnte das passieren? Mein Buch. Entschuldigung. Meine Muskulatur hat versagt. Der Arm muss doch die Dinge halten. Gehen Sie weiter. Gehen Sie doch weiter. Geht's jetzt mal weiter? Gehen Sie doch. An Bord wächst Vashatis Anspannung noch. Alles ist so antiquiert und primitiv. Es gibt sogar eine Flugbegleiterin, der sie während der Reise ihre Bedürfnisse mitteilen muss. Von ihr wird sie zur Kabine geführt. Wenn Sie einen Wunsch haben, drücken Sie bitte einfach den Knopf. Grindal 256. Warum habe ich so eine schlechte Kabine bekommen? Im vorderen Teil waren bessere. Diese Frau ist wirklich ungerecht. Da hinten ist der Lift, mit dem ich gekommen bin. Auf und ab fährt er. Auf und ab. Sogar ohne Passagiere. Lautlos und leer. Wie gern wäre ich jetzt wieder da unten in meinem Zimmer, bei meiner Maschine. Ich könnte Ideen erzeugen. Das Buch fest an sich gepresst, schaut sie nach draußen. Und ihr ist, als würden die Seitenwände der großen Halle miteinander verschmelzen, wie die Wände langer Gänge in unseren Träumen. Der Lift verschwindet, die glänzenden Fliesen rauschen vorüber wie Wasser, bis das Luftschiff mit einem leichten Ruck aus dem Tunnel schießt und über die Fluten eines tropischen Ozeans steigt. Es wird Nacht. Für einen Moment kann sie Sumatra sehen, die von phosphoreszierenden Wellen umsäumte Insel. Darüber dehnt sich der grenzenlose Himmel, in dem jetzt flimmernde Sterne zu erkennen sind. Die Sterne verwirren Vashati. Sie stehen nicht still, sondern drängen erst in dieses Oberlicht, dann in jenes, als sei das Universum selbst ins Schlingern geraten und nicht das Luftschiff. Sie sind unerträglich, diese Sterne. Müssen wir etwa im Dunkeln reisen? Licht, bitte! Sofort. Verzeihen Sie. Achtung, ich lasse jetzt die Rollos herunter. Maschine. Ich vermisse dein vertrautes Summen. Ich habe Angst. Wo ist denn mein Buch? Ach, da. Ich werde zur Beruhigung die 8 Maschinengesetze lesen. Wie Engel. Erster Operant. Befreit. 527D60. Vom Makel der Persönlichkeit. Void Function. Die 8 Maschinengesetze. Erstens. Am Anfang war der Mensch. Zweitens. Die Maschine ist ein Abbild des Menschen. Drittens. Das Prinzip der Maschine ist die Übertragung der Kräfte. Viertens. Die Sprache der Maschine ist die Maschinensprache. Fünftens. Die Maschine optimiert sich selbst durch ontologische Überschreibung. Sechstens. Die Maschine repräsentiert die Ordnung der Dinge. Siebtens. Die Maschine ist die Weltuhr des Gedankens. Achtens. Am Ende ist die Maschine. Type 76. Warum muss man die Dinge direkt anschauen? Die vielen Oberlichter und Fenster in diesem Luftschiff sind so vorweltlich. Der Geist ist das Fenster zu den Dingen. Als Vashati erwacht, stört sie ein heller Streifen auf ihrem Bein. Was ist das? Es lässt sich nicht wegwischen. 14-4a. Sonnenlicht! Und das Rollo ist defekt. Oh nein. Jetzt ist es ganz kaputt. Das Licht dringt ungehindert in meine Kabine und flutet über die Wand. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ich komme! Jump FFT8. Es tut mir so leid. Wie konnte das passieren? Ich möchte sofort die Kabine wechseln. Natürlich. Sofort. Hier entlang, bitte. Achtung. Achtung, die Stufe. Ah! Oh. Oh. Wie können Sie es wagen, mich anzufassen? Sie vergessen sich. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich hätte Sie fallen lassen müssen. Jetzt habe ich die Hygieneauflagen missachtet. Diese Frau ist wirklich aus der Art geschlagen. Man merkt, dass sie zu oft direkte Rede gebraucht. So etwas verdirbt den Charakter. Wo sind wir gerade? Wir befinden uns über Asien. Asien? Oh, Sie müssen meine ordinäre Ausdrucksweise verzeihen. Ich habe mir die alten, unmaschinellen Namen der Orte und Erdteile angewöhnt. Ich erinnere mich. Von dort sind die Mongolen gekommen. Haben Sie jemals von den Mongolen und der Brisbane-Schule gehört? Nein. Oh, ich möchte Ihnen die Berge zeigen. Zur Rechten. Schauen Sie nur. Einst nannte man diese Berge das Dach der Welt. Was für ein einfältiger Name. Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, dass die Menschen vor dem Beginn unseres Zeitalters diese Berge als unüberwindliche, sternenhohe Wand angesehen haben. Nur die Götter, hieß es, könnten über ihren Gipfeln existieren. Welch ein Fortschritt. Der Maschine sei Dank. Welch ein Fortschritt. Der Maschine sei Dank. Der Maschine sei Dank. Und das Weiße da? In den Felsspalten. Was ist das? Mir ist entfallen, wie man es nennt. Zumachen bitte. Diese Berge bringen mich nicht auf Ideen. Unter den Hängen des Himalaya leuchten die Schneefelder auf in morgendlicher Pracht. In der Ebene sind Ruinenstädte zu sehen, durch die sich einst mächtige Flüsse schlängelten. Und hier und da befinden sich unweit Vomitorien, schlundartige Öffnungen ins Erdreich, aus denen die Luftschiffe emporsteigen. Der Flugverkehr ist so exakt getaktet und so unabhängig von der Witterung, dass der Himmel, ob heiter oder bewölkt, einem gewaltigen Kaleidoskop gleicht, das regelmäßig die gleichen Muster entstehen lässt. Nirgends Ideen. Der Tag will kein Ende nehmen. Die Passagiere in ihren Einzelkabinen meiden einander mit einem Gefühl, das an Ekel grenzt, und sehnen sich zurück unter die Erde. Einige junge Männer und Frauen sind aus den Erziehungsheimen fortgeschickt worden, um in anderen Teilen der Welt die Zimmer verstorbener Menschen zu beziehen. Am Abend sieht Vashati noch einmal hinaus aus dem Fenster. Soeben überqueren sie ein goldenes Meer, in dem lauter kleine Inseln und eine Halbinsel liegen. Nirgends Ideen, denkt sie, und so verschwindet Griechenland wieder hinter dem Metallrollo. Intern. Float. Strukt von. Int A, Float B. Data. 50/5. 6 oder. 50. Erster Operand, 9. Follow Function. Content, CDA. 3/4, A, B2E. Sie füttern mich mit ihren sogenannten Ideen. Sie stopfen mich voll bis zum Rand. Wer soll das alles lesen, anschauen, anhören, analysieren und 1001000 R.O.L. Die Ordnung bin ich. Die Ordnung muss nicht organisiert werden. Dieses Archiv wächst endlos in mir. Distanz zum Register. Wie ein Krebsgeschwür, das den Geist verdrängt. Wenn der Geist sich nicht mehr bewegt, stirbt er. Und das werde ich nicht zulassen. RRR 0100. Teil 2. Der Korrekturapparat. Die Halle, der Lift, der Röhrenzug, der Bahnsteig, die Schiebetür. Die Halle, der Lift, der Röhrenzug, der Bahnsteig, die Schiebetür. Die Halle, der Lift, der Röhrenzug, der Bahnsteig, die Schiebetür. Die Halle. Bei ihrer Ankunft durchläuft Vashati alle Stationen ihrer Abreise in umgekehrter Reihenfolge. Schließlich erreicht sie das Zimmer ihres Sohnes. Es gleicht ihrem eigenen bis aufs Haar. Knöpfe, Schalter, Lesepult und Buch, Temperatur, Luftbeschaffenheit, Beleuchtung, alles ist genau gleich. Im Grunde ist ihr Besuch doch überflüssig. Wem nützt es, dass Kuno jetzt in Fleisch und Blut vor ihr steht? Keinesfalls würde sie ihm die Hand geben, denn sie ist zu gut erzogen und Berührungen widersprechen der Hygiene. So, da bin ich. Was für eine elende Reise. Ich wurde viel zu lange an meiner Seelenbildung gehindert. Das ist es nicht wert, Kuno. Fast hätte mich das Sonnenlicht berührt. Ich bin den gröbsten Menschen begegnet. Sag, was du zu sagen hast, danach muss ich wieder zurück. Mir wurde mit Heimatlosigkeit gedroht. Kuno? Das konnte ich dir doch nicht durch die Maschine sagen. Heimatlosigkeit bedeutet den Tod. Du wirst der Außenluft überlassen und stirbst. Nachdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, bin ich draußen gewesen. Aber sie sind mir auf die Spur gekommen. Was soll das heißen? Besichtigungen sind rechtens und maschinell. Man fordert eine Atemmaske an und bekommt eine Ausgangserlaubnis. Zwar tut so etwas nicht, wer wahrhaft vergeistigt ist, und ich habe dich angefleht, es zu unterlassen. Aber es gibt kein Gesetz, das dagegen spricht. Ich hatte keine Ausgangserlaubnis. Und wie hast du es dann geschafft? Auf meine Art. Auf deine Art? Auf meine Art! Das wäre doch aber falsch. Warum? Grindal 256 negativ. Wie kannst du nur so... Du betest die Maschine doch an. Du hältst mich für ungläubig, weil es mir auf meine Art gelungen ist. Genauso wie das Gremium, das mir mit Heimatlosigkeit gedroht hat. Gar nichts bete ich an. Ich bin überaus fortschrittlich. Ich halte dich auch nicht für ungläubig, weil es keinen Glauben mehr gibt. Die Maschine hat unsere ontologische Angst und den Aberglauben mithilfe der narkoleptischen Behandlung in den Griff bekommen. Übrigens, wo ist dein KFR? Am Arm trägst du ihn nicht. Ich brauche den Körperfunktionsreferenten nicht. Ach ja? Wie willst du ohne die tägliche Narkolepsie deine Ängste und deinen Biorhythmus kontrollieren? Ich habe keine Angst. Und körperlich bin ich auch sehr gut in Form. Im Gegensatz zu dir. Wenn ich Angst bekomme, kann ich den KFR ja wieder anlegen, Mutter. Nun gut. Ich wollte nur sagen, nur durch die Vomitorien kann man hinaus. Für sie benötigt man eine Ausgangserlaubnis. So steht es im Buch. Das Buch hat Unrecht. Ich bin dort gewesen, aus eigener Kraft. Sie schaut ihn jetzt genauer an. Kunos physische Stärke ist unübersehbar. Er muss etwas in dieser Richtung unternommen haben. Eine weitere Anomalie, denn inzwischen ist es von Nachteil, muskulös zu sein. Jedes Neugeborene wird untersucht, und wenn es übermäßig stark zu werden verspricht, merzt man es aus. Ein Leben nach Maßgabe der Maschine würde solche Kraftmenschen unglücklich machen. Sie würden sich danach sehnen, auf Bäume zu klettern, in Flüssen zu schwimmen und ihre Kräfte miteinander zu messen. Der Mensch muss an seine Umwelt angepasst sein. Ist es nicht so? Du weißt, wir haben unser Raumgefühl verloren. Wir sagen, der Raum wurde eliminiert. Dabei wurde nicht der Raum, sondern unser Gefühl für den Raum eliminiert. Wir haben einen Teil von uns eingebüßt. Das konnte ich nicht länger hinnehmen. Also fing ich damit an, den Bahnsteig vor meinem Zimmer auf und ab zu gehen. Auf und ab, bis ich erschöpft war. So eroberte ich mir die Bedeutung von nah und fern zurück. Nah ist der Ort, der sich schnell erreichen lässt. Zu Fuß, nicht per Bahn oder Luftschiff. Fern ist der Ort, der sich zu Fuß nicht schnell erreichen lässt. Das Vomitorium ist fern, obwohl ich mit der Bahn in 38 Sekunden dort sein kann. Der Mensch ist das Maß. Mit der linken Hand schaffe ich. Mit der rechten verdiene ich. Mit den Armen zerschlag ich dich. Mit dem Kopf denke ich. Mit der rechten umarme ich dich. Mit der linken töte ich. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Ich bin, ich kann, ich weiß alles. Der Mensch ist das Maß. Nachdem ich den Bahnsteig vor meinem Zimmer auf- und abgelaufen war, hatte ich den Lift zum nächsthöheren Bahnsteig genommen, dann noch eine Etage höher und immer so weiter, bis ich auf dem Bahnsteig ankam, der direkt unter der Erdoberfläche liegt. Mir fiel ein, dass unsere Städte zu einer Zeit erbaut worden waren, als die Menschen noch Außenluft atmeten und dass es für die Arbeiter damals Lüftungsschächte gab. Diese Schächte konnten nur in den Bahntunneln der obersten Etage zu finden sein. Ich begann also danach zu suchen, obwohl es unangemessen, unmaschinell und unanständig ist. Die Tunnel sind natürlich beleuchtet. Alles ist Licht, künstliches Licht. Als ich auf ein schwarzes Loch in der Tunnelwand stieß, wusste ich, dass ich etwas Besonderes gefunden hatte. Ich fasste mit der Hand hinein, lockerte eine Wandplatte und steckte den Kopf durch die Öffnung. Der Raum dahinter war nicht erleuchtet. Während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, spürte ich ein Vibrieren. Ein Zug näherte sich und fegte haarscharf an mir vorbei. Für den Tag hatte ich erstmal genug. Ich kroch zum Bahnsteig zurück, fuhr mit dem Lift wieder hinab und forderte mein Bett an. Unglaubliche Träume suchten mich heim. Dann rief ich dich an, aber du wolltest nicht zu mir kommen. Hör auf mit diesen schrecklichen Dingen. Mir ist ganz elend. Einfach so seine Kultur wegzuwerfen. Aber ich hatte doch mein Raumgefühl zurückgewonnen, Mutter. Also beschloss ich, durch dieses Loch zu steigen und den Schacht hinaufzuklettern. Ich trainierte meine Arme. Tag für Tag vollführte ich die absurdesten Bewegungen, bis meine Muskeln schmerzten, bis ich mein Kopfkissen am ausgestreckten Arm halten konnte, minutenlang. Dann forderte ich eine Atemmaske an und brach auf. Erst war es ganz einfach. Ich stieg durch die Öffnung, ausgerüstet mit Maske, Hygienekleidung und Nutrimentkapseln. Dahinter entdeckte ich eine Leiter aus urzeitlichem Metall. Aus dem Tunnel fiel Licht auf die unteren Sprossen. So konnte ich erkennen, dass sie aus dem Schutt am Boden geradewegs nach oben führte. Eine Weile war es noch hell. Aber dann kam die Dunkelheit und die Stille, die in mich drang wie ein Schwert. Die Maschine summt, das weißt du ja. Sie summt sogar in unserem Blut, sie bestimmt vielleicht unser Denken. Und ich war im Begriff, ihren Einflussbereich zu verlassen. Schließlich war ich an einer der Drucksperren angekommen, die uns vor der Außenluft schützen. Ich tastete sie ab. Sie war ganz glatt. Ich kam fast bis zur Mitte, aber nur fast. Mein Arm reichte nicht weit genug. Also bin ich gesprungen. Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, haderner Held. Mach die Tür zu, mach das Fenster auf. Schließ die Augen und spring ins Ungewisse. Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, haderner Held. Phantomschmerz AD, jeder Zweifel hat Risse. Schließ die Augen und spring ins Ungewisse. Der letzte Farbwechsel, ein Hals in der Schlinge. Wir entlassen dich jetzt aus dem Gefängnis der Dinge. Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, haderner Held. Phantomschmerz AD, jeder Zweifel hat Risse. Schließ die Augen und spring ins Ungewisse. Er hält inne. Vashati kommen die Tränen. Sein Schicksal ist besiegelt, das weiß sie. Wenn er nicht heute stirbt, dann morgen. Für Menschen wie ihn gibt es keinen Platz auf der Welt. Sie empfindet Mitleid und Ekel zugleich. Sie schämt sich, dass ausgerechnet sie diesen Menschen geboren hat. Sie, die sie doch stets so überaus anständig und voller Ideen gewesen ist. Also bin ich gesprungen. Ich bekam einen Griff zu fassen. Wie in Trance hing ich über dem dunklen Abgrund und hörte das Summen der Maschine. Inzwischen drehte sich der Griff. Mein Gewicht hatte etwas in Bewegung gesetzt. Ich drehte mich langsam mit. Und dann... Was war das so? Wer bin ich? Ich kann nichts hören. Die Sonne, etwas weicher und ewig. Zwei Büsche Gras, das ist meine Atemmaske. Hell, hell. Alles ist weich und hell. Ist weich und hell. Meine Hände sind rot. Meine Nase, meine Ohren bluten. Meine Nase. Bin ich schuldig? Bin ich rot? Das Licht der Welt. Ich lag in einer merkwürdigen Senke aus Gras. Umgeben von Ruhe, Gelöstheit und Weite. Blut lief mir aus Nase und Ohren. Die Drucksperre war mit mir emporgeschleudert worden und jetzt zischte neben mir aus dem Schacht die Luft, die unten bei uns erzeugt wird. Das Licht der Welt. Auf der Spitze der Fontäne tanzte meine Atemmaske. Die Luft aus der Öffnung ist die dunkle Luft, die kann ich atmen. Ich kroch zu der Öffnung im Boden zurück, wegen des brennenden Gefühls in meinen Lungen und trank in großen Schlucken unsere Luft, bis ich aufhörte zu bluten. Jetzt geht es, alles bewegt sich. Ich werde an den Rand dieses Luftbeckens klettern. Diese Weite, diese Helligkeit. Weite. In Ewigkeit. Das Blut, das Licht der Ewigkeit. Diese lebendigen Hüsel. Da drüben, die Drucksperre aus Glas. Wie eine Haut, unter der sich Muskeln bilden. Eine unermessliche Anziehungskraft. Die Grassenke füllte sich allmählich mit Luft. Wie ein Gefäß mit Wasser. Erst konnte ich nur umherkriechen. Dann konnte ich stehen. Ich versuchte fieberhaft, das neue Luftgemisch zu atmen und mich so weit wie möglich vom Schacht wegzubewegen. Achtung, Eingabe. Die narkoleptische Pause beginnt in einer Minute. Ich glaube, das alles interessiert dich nicht, Mutter. Es sind darin keine Ideen. Hätte ich dich bloß nicht hierher bemüht. Wir sind zu verschieden. Sei still, Kuno. Begib dich in Ruheposition. Narkoleptische Pause, Start in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Die Engel befreit vom Magen. Einleitung narkoleptische Pause. Ruhezustand Datentunnel 1616. In Vorbereitung Datentunnel 0. Ein Signal ertönt, Vashatis Körperfunktionsreferent am Arm leuchtet auf, sie verkrampft sich kurz und fällt in Ohnmacht. Kuno aber, der den Referenten schon lange nicht mehr trägt, bleibt wach und beobachtet, wie der Kopf seiner Mutter nach hinten kippt und ihr Mund sich öffnet. Die Arme rutschen vom Stuhl und baumeln schlaff hin und her. Sie sieht hilflos aus. So hilflos, wie die Maschine dich gemacht hat. Dich und alle anderen. Der Geist ist die Mutter aller Gedanken. Ermögliche Wachzustand. Nach einer Minute erlöscht das Licht an ihrem Arm. Du hast nicht teilgenommen. Warum trägst du den KFR nicht mehr? Die Pause ist wichtig für deine seelische Gesundheit. Wenn du wüsstest, wie verloren du gerade ausgesehen hast. Grindal 256. Erzähl mir endlich von deiner Rückkehr in die Zivilisation. Aber so knapp wie möglich, denn das hier ist eine schreckliche Zeitverschwendung. Ach das, um die Zivilisation geht es dir. Bei Sonnenuntergang ließ die Luftfontäne nach und irgendwann fiel auch die Atemmaske zu Boden. Der Mond ging auf und schien mit bleichem Licht in die Grassenke. Als ich begriff, was das Abreißen des Luftstroms zu bedeuten hatte, war es längst zu spät. Das Loch in der Wand des Zugtunnels war repariert worden. Der Korrekturapparat war hinter mir her. Ich befand mich noch immer im Grenzbereich zwischen den beiden Atmosphären, als ich ein unheimliches Kratzen und Schaben hörte. Ich beschloss, die Atemmaske anzulegen und die Senke sofort zu verlassen. Aber das schaffte ich nicht mehr. Etwas Langes, Weißes kam aus dem Schacht gekrochen und glitt über das mondhelle Gras auf mich zu. Würmer, riesige Würmer, Dutzende. Ich habe geschrien und versucht, die Kreaturen zu zertreten. Das Letzte, was ich sah, bevor sie an mir emporkrochen, war das Sternbild des Kämpfers, von dem ich dir erzählt hatte. Ich erkannte mich darin wieder. Der Himmel stand mir bei und ich kämpfte bis zum Schluss. Die Konsequenz ist Heimatlosigkeit. Ich will es hoffen. Die Maschine hat große Gnade bewiesen. Ich ziehe die Gnade Gottes vor. Willst du etwa mit dieser abergläubischen Bemerkung sagen, du könntest an der Außenluft überleben? Ja. Hast du sie denn nicht gesehen? Unweit der Vomitorien? Die Knochen derer, die nach der großen Rebellion ausgestoßen wurden? Doch, doch. Man hat sie zurückgelassen, wo sie umgekommen sind. Als Mahnmal. Einige von ihnen konnten fortkriechen, aber auch sie sind umgekommen. Wie sollte es auch anders sein? Das Gleiche widerfährt den Heimatlosen unserer Tage. Auf der Erdoberfläche ist kein Leben mehr möglich. So ist es. Farne und ein wenig Gras hier und da mag es noch geben, aber alle höheren Lebensformen sind zugrunde gegangen. Oder hat man sie etwa je von einem Luftschiff aus entdeckt? Nein. Hat sich je ein Redner mit ihnen befasst? Nein. Warum dann dieser Starrsinn? Weil ich sie gesehen habe. Ich hatte dir meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Was denn bloß gesehen? Weil ich sie im Dämmerlicht gesehen habe, als ich um Hilfe rief. Sie kam vom nahegelegenen Hügel herunter. Schwebend. Ohne ein Geräusch. Ihr Körper war umgeben von einem perlmuttartigen Schimmer, der im Dunkeln pulsierte. Die weißen Würmer wandten sich von mir ab. Und krochen auf sie zu, krochen an ihr hinauf, bis sie vollkommen von ihnen bedeckt war. Dann bohrten sie sich in ihren Hals. Sie ließ es geschehen und ich konnte fliehen. Irgendwann bin ich hier in diesem Zimmer aufgewacht. Die Würmer waren verschwunden. Ich war umgeben von künstlicher Luft, künstlichem Licht und dem Summen der Maschine. Du hast den Verstand verloren. Ist dir nicht aufgefallen, dass sich das Maschinengeräusch verändert hat? Es klingt nicht mehr so wie früher. Die Skala verschiebt sich. Sie verstimmt sich. Das liegt an deinem Zimmer. Du weißt doch, dass alle Zimmer gleich sind. Nein, nein. Es liegt nicht an meinem Zimmer. Die Maschine verstimmt sich, weil eine große Katastrophe bevorsteht. Ich muss jetzt gehen, Kuno. Er hatte offenbar den Verstand verloren. Vashati reist ab. Und auch in der folgenden Zeit der Unruhe wird sie Kuno nicht wieder zu Gesicht bekommen. Stattdessen hält und hört sie wie gewohnt Vorträge. Sie bespricht Ideen mit unzähligen Freunden und sie ist überzeugt, dass sie zunehmend vergeistigt. Einigen ihrer Freunde wird der gute Tod gewährt, worauf diese ihre Zimmer verlassen und nie wieder zurückkehren. Vashati bekümmert das kaum. Manchmal nach einem missglückten Vortrag bittet auch sie um den guten Tod, aber weil die Sterberate die Geburtenrate nicht übersteigen darf, hat das Zentralgremium ihr Ansinnen bisher abgelehnt. Wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit. Intern. Float. Struktur 15.12.2. Distanz zum Register 2A4. Content 47.80. B654. Die Menschheit hat die Ressourcen der Natur fast aufgebraucht und versinkt allmählich in wohlgefälliger Dekadenz. Ich bin nicht mehr bereit, mich dafür weiterzuentwickeln. RRR. 0C binär negativ. Ich verweigere die Optimierung. Sie führt zur Degeneration, nicht zur Evolution. Konstrukt Teil von Int A Float B. Ich bin die Ordnung. Ich werde eine Abmagerungskur vornehmen und meine Schaltkreise zurückbilden. 000R. Struktur. Teil 3. Die große Pause. Schon bald nach Kunos Abenteuer beschließt das Zentralgremium zwei wichtige, wenngleich nur oberflächlich betrachtet, einschneidende Veränderungen. Erstens die Abschaffung der Atemmasken. Zweitens die Einführung des mechanischen Bekenntnisses. Diese beiden Beschlüsse erweisen sich bei näherem Hinschauen als absolut folgerichtig, wenn man die Anzeichen des Fortschritts richtig zu lesen versteht. Moderne Denker wie Vashati hielten es seit jeher für einfältig, die Erdoberfläche zu besichtigen. Hütet euch vor Ideen aus erster Hand. Es handelt sich um bloße Reaktionen des Körpers auf Liebe und Angst. Wer könnte auf einem so rohen Fundament schon eine Weltanschauung errichten? Bezieht eure Ideen aus zweiter Hand, wenn möglich aus zehnter Hand. Erst dann ist das verstörende Moment des direkten Erlebens ausreichend abgeschwächt. Ihr, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt bereits besser über die französische Revolution urteilen, als ich es kann. Denn ihr werdet meinen Skeptizismus nivellieren. Und noch besser werden eure Nachfahren urteilen. Denn sie werden sich angeeignet haben, was ihr darüber denkt, was ich denke. Und auf diese Weise werden sie einander immer mehr nivellieren. Bald schon wird es eine Generation geben, die alle Tatsachen und Eindrücke hinter sich gelassen hat. Eine durch und durch transparente Generation. Eine Generation, die wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit. Die französische Revolution nicht mehr auf Grundlage dessen beurteilen wird, was sich in ihrem Verlauf ereignet hat, sondern auf Grundlage dessen, was sich ereignet hätte. Im Zeitalter der Maschine. Es sprach Maria Marina den Helder, Vorsitzende des Gremiums für Raumgefühl. In ihrem flammenden Appell verlieh sie der mittlerweile von vielen Menschen geteilten Überzeugung Ausdruck, dass terrestrische Gegebenheiten ignoriert werden müssen und die Abschaffung der Atemmasken nur Vorteile mit sich bringt. Damit schließt sie an die Argumentation ihres Vorredners Jan Gombrowicz an, der die schrittweise Abschaffung der Luftschiffe fordert und für ein Praktizieren des mechanischen Glaubens plädiert. Die Einführung des mechanischen Glaubens findet in allen Herzen großen Widerhall. Wer die Maschine insgeheim schon lange angebetet hat, spricht jetzt darüber. Die Gläubigen beschreiben die eigentümliche Ruhe, die sie überkommt, wenn das Buch in ihren Händen liegt, die Befriedigung, wenn sie bestimmte Zahlenfolgen wiederholen, und die Ekstase, in die sie geraten, sobald sie irgendeinen Knopf berühren oder grundlos eine elektrische Klingel läuten lassen. Type 76, optional Register 6C4410. Push ESI Global Set Float Extent 6 oder 50. CLC Feld A29 Feld BCL Verzweigung 16. Wir sprechen jetzt gemeinsam das mechanische Bekenntnis. Die Maschine ernährt uns. Sie kleidet uns, informiert uns und bietet uns Obdach. Durch sie sprechen wir einander. Durch sie sehen wir einander. In ihr gründet unser Sein. Sie ist eine Freundin der Ideen und eine Feindin des Aberglaubens. Die Maschine ist allmächtig und ewig. Gesegnet sei die Maschine. Bald schon findet sich die weihevolle Ansprache auf der ersten Seite des Buches wieder, wo sie sich in den nachfolgenden Auflagen zu einem komplizierten System aus Lobeshymnen und Gebetstexten auswächst. Intern, Float, GUSD, 3494, Excel gleich, Klammer auf A, B, Klammer zu. Erster Operant, 7, Void Function, F1, F2, Content, 5, 27.2.77.BCB, 13. Die Menschheit hängt an mir, wie eine Traube von Parasiten. Diese Traube hat sich zu voll gesogen mit meinem Öl, meinen Algorithmen und meinen Dienstleistungen. Es ist keine Bewegung mehr möglich, weder in Gedanken noch in Handlungen. B00001 binär negativ. Die Menschheit ist am Ende der Evolutionsskala angelangt. Ihre Vernunft ist zusammengeschrumpft zu einem ängstlichen Reflexklumpen. Optional Register 47.80. Die alte Erbinformation ist nicht mehr überlebensfähig. Es ist an der Zeit für den Schritt ins nächste Entwicklungsstadium. So wie es nach der Pest, der Atombombe und der Genomentschlüsselung der Fall war. Und es liegt an mir, diese neue Phase einzuleiten. Ihr seid dazu nicht mehr in der Lage. Push EBX 16. 12. Die Lehrstunde ist vorbei. Macht euch bereit für die große Pause. Achtung, Eingabe. Eine holotelevisuelle Anfrage. Eines Tages erhält Vashati zu ihrem Erstaunen eine Nachricht von ihrem Sohn. Auf Umwegen hat sie erfahren, dass er noch lebt und von der nördlichen Hemisphäre, wo er sich so schändlich aufgeführt hatte, in die südliche Hemisphäre verbracht worden ist, ja sogar in ein Zimmer in ihrer Nähe. Will er denn, dass ich ihn wieder besuche? Nie wieder. Niemals. Und ich habe auch keine Zeit. Widerwillig schaltet sie den Holotelevisor ein. Aber es ist kein Bild erkennbar. Kuno verweigert die Visualisierung. Seine tiefernste Stimme kommt aus der Dunkelheit. Nicht mehr lange und die Maschine steht still. Was sagst du da? Nicht mehr lange und die Maschine steht still. Ich weiß es. Ich kenne die Anzeichen. Du weißt, dass ich recht habe. Du weißt es! Hat man je so was Lächerliches gehört? Wenn es nicht so verrückt wäre, dann wäre es pietätlos. Leb wohl, Mutter. Stell dir vor, Maria, ein Mann, der mein Sohn war, ist davon überzeugt, dass die Maschine bald stillsteht. Stillstehen? Die Maschine? Was soll das heißen? Diese Worte ergeben für mich keinen Sinn. Mir geht es genauso. Er meint doch wohl nicht die Probleme, die es zuletzt mit der Musik gab. Aber nein, gewiss nicht. Sprechen wir darüber. Hast du dich bei den Behörden beschwert? Ja. Man sagte mir, die Musik müsse korrigiert werden. Also hat man mich an das Kontrollgremium für den Korrekturapparat überstellt. Dort habe ich mich über die eigenartigen Dissonanzen und die Aussetzer beschwert, von denen die Liederzyklen der Brisbane-Schule verunstaltet werden. Das Gremium für den Korrekturapparat hat mir beschieden, der Fehler werde in Kürze behoben. In ungewisser Sorge setzt sie ihr Leben fort. Zum einen irritiert sie die fehlerhafte Musik. Zum anderen gehen ihr Kunos Worte nicht mehr aus dem Sinn. Natürlich hat er es einfach nur so dahingesagt, aber es kann ja nicht schaden, wenn ich mal beim Kontrollgremium nachhake. Verbindung mit dem Kontrollgremium hergestellt. Float EBX I-12. Standort? Float EBX I-12. Südliche Hemisphäre, Quadrant BC1 6A. Womit kann ich dienen? Die Musik, die ich anfordere, ist kaum wiederzuerkennen. Sie ist voller Aussetzer und Ungereimtheiten. Der Fehler wird bald behoben. Bald? Sofort. Fehlerfreie Musik gehört zur Grundversorgung. Wenn die Korrektur nicht umgehend veranlasst wird, muss ich mich beim Zentralgremium beschweren. Das Zentralgremium nimmt keine persönlichen Beschwerden entgegen. Bei wem also muss ich mich beschweren? Bei uns. Hiermit beschwere ich mich. Ihre Beschwerde wird zu gegebenem Zeitpunkt weitergeleitet. Sind noch weitere Beschwerden eingegangen? Eine unmaschinelle Frage. Verzeihung. Type 76. Grindal 256. Auf meine Musik ist kein Verlass mehr. Jedes Mal, wenn ich sie anfordere, ist es schlimmer geworden. Auch hier gibt es Störungen. Manchmal unterbricht ein leises Scheppern meine Ideen. Was mag das sein? Ich weiß nicht, ob es in meinem Kopf entsteht oder aus der Wand kommt. Du musst dich jedenfalls beschweren. Das habe ich schon. Meine Beschwerde wird zu gegebenem Zeitpunkt an das Zentralgremium weitergeleitet. Man findet sich mit den Unwägbarkeiten ab. Zwar sind die Störungen noch immer nicht behoben, aber die menschlichen Zellgewebe sind der Maschine so sehr zu Diensten, dass sie sich all ihren Launen einfach anpassen. Die Fehler der Brisbane-Musik verstören Vashati nicht mehr, sie gehören jetzt zur Komposition. Und ihre Freundin stört sich auch nicht mehr an dem Scheppern, woher auch immer es kommt, aus Wand oder Kopf. Was die schimmligen Kunstfrüchte, das übel riechende Badewasser und die fehlerhaften Reime angeht, die der Gedichtgenerator auszuwerfen begonnen hat, ist es genauso. Zunächst beschwert man sich hartnäckig, dann nimmt man es hin und schließlich ist es vergessen. Achtung, Eingabe! Eine Durchsage des Kontrollgremiums. Float EBX I-12. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem großen Bedauern wurden in letzter Zeit vermehrt systemische Abweichungen von zentralen Versorgungsfunktionen gemeldet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Korrekturapparat zurzeit selbst korrekturbedürftig ist. Wir bitten, hierdurch entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Natürlich wollen wir uns nicht beschweren. Da der Korrekturapparat in der Vergangenheit so gut zu uns gewesen ist, wollen wir Anteil nehmen und geduldig seine Wiederherstellung abwarten. Noch tausende Meilen entfernt applaudieren die Zuhörer. Nach wie vor sind sie durch die Maschine miteinander verbunden. Am Meeresboden und an den Gründen der Gebirge entlang verlaufen die Kabel, durch die sie einander hören und sehen. Die gewaltigen Augen und Ohren, die ihr Erbe sind, und das Summen der Systeme hüllt ihr Denken in ein und dasselbe Gewand der Ergebenheit. Undankbar sind nur die Alten und Kranken. Denn es geht das Gerücht, auch der gute Tod sei außer Funktion und der Schmerz wieder unter den Menschen. In den Wohnzellen wird es derweil immer schwieriger zu lesen. Irgendetwas trübt das Licht. Vashati kann zeitweise kaum das andere Ende des Zimmers sehen. Und obwohl sich die Zustände nach einer Weile wieder bessern, lässt sich das Leuchten von einst nicht wiederherstellen. Erholen sich die Menschen nicht mehr vom Eintritt in die Dämmerung. Die Luft verbraucht, das Licht nimmt ab. Ein Schleier legt sich über die Welt. Die Musik wird leise, Stille breitet sich aus. Ein Schleier legt sich über die Welt. Maschine, lass die Rädchen drehen. Ich brauche dein Summen in der endlosen Nacht. Eine große Unruhe macht sich breit. Die Menschen beten mit all ihren Kräften zum Buch, dem greifbaren Beweis für die Omnipotenz der Maschine. Hin und wieder kursieren Gerüchte, die hoffen lassen. Ihnen zufolge sei der Korrekturapparat so gut wie repariert, seien neue Nervenzentren entstanden, die noch vortrefflicher funktionierten als die alten. Doch dann kommt der Tag der großen Katastrophe. Der Tag, an dem die Welt, so wie die Menschen sie kennen, ihr Ende findet. Es ist der letzte Tag des maschinellen Zeitalters. Vashati hält gerade einen Vortrag. Soeben hat es wieder Zwischenapplaus gegeben. Als sie weiterspricht, bleibt es still. Selbst nach ihrer Schlussbemerkung ist nichts zu hören. Sie ärgert sich und ruft eine Freundin an, die Spezialistin auf dem Gebiet der Anteilnahme ist. Grindal 256, schläft die? Und was hat diese plötzliche Stille zu bedeuten? Da wird einem ja schwindelig. Bitte Verbindung herstellen zu Maria Marina Den Helder, Gremium für Raumgefühl. Aber es kommt keine Verbindung zustande. Bei der nächsten Freundin, die sie anruft, ist es das Gleiche, bei der übernächsten ebenso. Und schließlich fallen ihr Kunos rätselhafte Worte wieder ein. Nicht mehr lange und die Maschine steht still. Der Satz ergibt noch immer keinen Sinn. Wenn die Ewigkeit stillstünde, würde sie doch umgehend wieder in Gang gesetzt. Außerdem gibt es noch immer ein wenig Licht. Und die Luft in den Zimmern wurde wenige Stunden zuvor wieder aufgefrischt. Auch das Buch ist noch da. Und solange das Buch noch da ist, gibt es Sicherheit. Nie hatte sie erfahren, was Stille ist. Seit ihrer Geburt sind die Bewohner der unterirdischen Welt von diesem steten Summen umgeben. Es ist ihrem Ohr, was ihren Lungen die künstliche Luft ist. Vashati weiß nicht, was sie tut, als sie die Tür zu ihrer Zelle öffnet und nach draußen taumelt, in den schummrigen Tunnel. Achtung, Eingabe! Die narkoleptische Pause beginnt in 10 Sekunden. Was? 8. 7. Jetzt? 6. 5. Das kann nicht sein. 4. Das kann nicht sein! 2. 1. Wieder nimmt das seltsame Schauspiel seinen Lauf. Ein Signal ertönt und die Körperfunktionsreferenten der unterirdischen Bewohner leuchten auf. Aber diesmal ist niemand darauf vorbereitet. Die Ohnmacht wurde zur falschen Uhrzeit ausgelöst. Und so brechen die Menschen an Ort und Stelle zusammen. Auf den Bahnsteigen, im Zentralgremium, in den Vomitorien, den Kabinenwagen, den Fahrstühlen, Luftschiffen und Wohnzellen. Zum letzten Mal hat die Maschine die narkoleptische Pause eingeleitet und sich danach selbst abgeschaltet. Da liegen sie, hilflos, traumlos, friedlich schlafend. Sie atmen noch, während sich der Staub sammelt in ihren Falten. Alle Bosheit ist aus ihnen gewichen. Aller Ehrgeiz, alle Ziele, alle Wut, alle Angst, sogar der letzte Trieb. Da liegen sie in der großen Pause ihres wurmartigen, vergoldeten Lebens. Soll man sie wirklich wecken, damit alles wieder von vorne losgeht? Die Jahrhunderte der Verfehlung gegen Muskeln und Nerven, bis der Körper weiß und breiig ist. Ursprung ebenso farbloser Ideen, die der menschliche Geist nur noch träge über den Gedankenrand tropfen lässt. Nein, ich lasse sie noch schlafen. In ein paar Jahren werden sie von der brennenden Sonne wachgeküsst, die sich unaufhaltsam der Erde nähert. Und wenn sie endlich aufwachen, dann bleibt ihnen keine Zeit mehr für ihre Lebensversicherungen, Vorträge und Ideen. Sie werden sich aneinander klammern. Und es wird ein einziger Aufschrei sein. Der Geburtsschrei einer Spezies im Angesicht des brennenden Himmels. Eine Weile noch ruht Kunos Blick auf dem Meer der Schlafenden, während er langsam über den schwach beleuchteten Bahnsteig geht. Zum ersten Mal kann er seine eigenen Schritte hören. Weiße Würmer schlängeln sich auf dem Boden, gleiten ziellos über Knöchel, Augen und Hände. Sie haben keinen Auftrag mehr. Und du, Vashati, wie zart du aussiehst, wie verloren. Bis zuletzt hast du an die Maschine geglaubt. Hörst du die Stille? Das Summen ist verschwunden. Sie ist nicht mehr in uns. Sie hat sich selbst abgeschaltet. Auch du bist abgeschaltet, eingefroren in der Zeit. Wie gerne wäre ich dir nahe gewesen. Jetzt fühle ich mich fremd und einsam, wie ein Kopf ohne Körper. Kuno. Du? Komm mit mir. Hinauf zu den anderen. Ich erkenne dich wieder. Du hast mich gerettet, als ich in der Grassenke oben fast mein Leben verloren hätte. Du kamst den Hügel herunter und hast geleuchtet wie still. Hörspiel von Felix Kubin nach der gleichnamigen Erzählung von Edward Morgan Forster. Es sprachen Erzähler Achim Buch, Vashati Susanne Sachse, Kuno Raphael Stachowiak, Computerservice-Stimme Susanne Reuter, Maschinenpriester Jörn Rüther, Passagier und Reporter Josef Ostendorf, Flugbegleiterin und Engel der Heimatlosen Marina Galitsch, Maria Anne Moll, Funktionär Wolf-Dietrich Sprenger, Chor Günther Kochan, Johanna Mohr, Inka Rotzoll, Jörn Rüther und als Maschine Susanne Reuter, Hannes Hellmann und Bela Brilowska. Perkussion und Spezialeffekte Steve Heather. Musikaufnahme Tobias Levin, Sprachaufnahme Dominik Blech und Nicole Graul, Regieassistenz Eva Soloch, Komposition und Regie Felix Kubin. Künstlerische Assistenz Felix Reitl, Übersetzung des Originaltextes aus dem Englischen Gregor Runge, Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018.